In der Nacht vom 13. zum 14. Oktober 1918 ging das englische Gasschießen auf der Südfront von Ypern los. Man verwendete dabei Gelbkreuz, das uns in der Wirkung noch unbekannt war, soweit es sich um die Erprobung am eigenen Leib handelte. Ich sollte es noch in dieser Nacht selbst kennenlernen. So kam ich in das Lazarett Pasewalk in Pommern und dort musste ich die Revolution erleben. Es lag etwas Unbestimmtes, aber Widerliches, schon lange in der Luft. Man erzählte sich, dass es in den nächsten Wochen losgehe. Ich vermochte mir nur nicht vorzustellen, was darunter zu verstehen ist. Im November nahm die allgemeine Spannung zu. Und dann brach eines Tages plötzlich und unvermittelt das Unglück herein. Matrosen kamen auf Lastkraftwagen und riefen zur Revolution auf. Ein paar Judenjungen waren die Führer in diesem Kampf um die Freiheit, Schönheit und Würde unseres Volksdaseins. Keiner von ihnen war an der Front gewesen. Auf dem Umweg eines sogenannten Tripperlazaretts waren die drei Orientalen aus der Etappe der Heimat zurückgegeben worden. Nun zogen sie in ihr den roten Fetzen auf. Meine erste Hoffnung war noch immer, dass es sich bei dem Landesverrat nur um eine mehr oder minder örtliche Sache handeln konnte. Die nächsten Tage kamen und mit ihnen die entsetzlichste Gewissheit meines Lebens. Immer drückender wurden nun die Gerüchte, was ich für eine lokale Sache gehalten hatte, sollte eine allgemeine Revolution sein. Dazu kamen die schmachvollen Nachrichten von der Front. Man wollte kapitulieren. Ja, war so etwas überhaupt auch nur möglich? Am 10. November kam der Pastor in das Lazarett zu einer kleinen Ansprache. Nun erfuhren wir alles. Ich war auf das Äußerste erregt, auch bei der kurzen Rede anwesend. Der alte, würdige Herr schien sehr zu zittern, als er uns mitteilte, dass das Haus Hohenzollern nun die deutsche Kaiserkrone nicht mehr tragen dürfe, dass das Vaterland Republik geworden sei, dass man den Allmächtigen bitten müsse, diesem Wandel seinen Segen nicht zu versagen und unser Volk in den kommenden Zeiten nicht verlassen zu wollen. Er konnte dabei wohl nicht anders, er musste in wenigen Worten des königlichen Hauses gedenken, wollte dessen Verdienste in Pommern, in Preußen, nein, um das deutsche Vaterland würdigen und, da begann er leise in sich hineinzuweinen, in dem kleinen Saale aber legte sich tiefste Niedergeschlagenheit wohl auf alle Herzen und ich glaube, dass kein Auge die Tränen zurückzuhalten vermochte. Seit dem Tage, da ich am Grabe der Mutter gestanden, hatte ich nicht mehr geweint. Wenn mich in meiner Jugend das Schicksal unbarmherzig hart anfasste, wuchs mein Trotz. Als ich in den langen Kriegsjahren der Tod so manchen lieben Kameraden und Freund aus unseren Reihen holte, wäre es mir fast wie eine Sünde erschienen zu klagen. Sterben Sie doch für Deutschland! Und als mich endlich selbst noch in den letzten Tagen des fürchterlichen Ringens das schleichende Gas anfiel und sich in die Augen zu fressen begann und ich unter dem Schrecken, für immer zu erblinden, einen Augenblick verzagen wollte, da donnerte mich die Stimme des Gewissens an. Elender Jämmerling, du wirst wohl heulen, während es tausenden, hundertmal schlechter geht als dir. Und so trug ich den stumpfen Stummen los. Nun aber konnte ich nicht mehr anders. Nun sah ich erst, wie sehr alles persönliche Leid versinkt gegenüber dem Unglück des Vaterlandes. Es war also alles umsonst gewesen. Umsonst all die Opfer und Entbehrungen, umsonst der Hunger und Durst von manchmal endlosen Monaten, vergeblich die Stunden, in denen wir von Todesangst umkrallt, dennoch unsere Pflicht taten und vergeblich der Tod von 2 Millionen, die dabei starben. Mussten sich nicht die Gräber all der Hunderttausende öffnen, die im Glauben an das Vaterland einst hinausgezogen waren, um niemals wiederzukehren? Mussten sie sich nicht öffnen und die stummen, schlamm- und blutbedeckten Helden als Rachegeister in die Heimat senden, die sie um das höchste Opfer, das auf dieser Welt der Mann seinem Volke zu bringen vermag, so hohnvoll betrogen hatte? War dies der Sinn des Opfers, das die deutsche Mutter dem Vaterlande darbrachte, als sie mit wem Herzen die liebsten Jungen damals ziehen ließ, um sie niemals wiederzusehen? geschah dies alles dafür, dass nun ein Haufen elender Verbrecher die Hand an das Vaterland zu legen vermochte? Je mehr ich mir in dieser Stunde über das ungeheure Ereignis klar zu werden versuchte, umso mehr brannte mir die Scham der Empörung und der Schande in der Stirn. Was folgte, waren entsetzliche Tage und noch bösere Nächte. Ich wusste, dass alles verloren war. Auf die Gnade des Feindes zu hoffen, konnten höchstens Narren fertig bringen oder Lügner und Verbrecher. In diesen Nächten wuchs mir der Hass. Der Hass gegen die Urheber dieser Tat. Kaiser Wilhelm II. Hatte als erster deutscher Kaiser den Führern des Marxismus die Hand zur Versöhnung gereicht, ohne zu ahnen, dass Schurken keine Ehre besitzen. Während sie die kaiserliche Hand noch in der ihren hielten, suchte die andere schon nach dem Dolche. Mit dem Juden gibt es kein Paktieren, sondern nur das harte Entweder-Oder. Ich aber beschloss, Politiker zu werden.